das Hörspiel bringt Der Biberpelz, eine Diebskomödie von Gerhard Hauptmann. Berlin. Letztes Drittel des vergangenen Jahrhunderts. Die Residenz der preußischen Könige entwickelt sich zur modernen Großstadt. Die Gründerjahre geben der Stadt einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Unternehmungen schießen aus dem Boden. Der Handel blüht. Die Industrie setzt sich am Rande der Großstadt fest. Eine neue Gesellschaftsklasse rückt nach vorn. Sie stellt Forderungen an die bestehende Gesellschaftsordnung. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein wird gegründet. Noch täuscht die Pracht des Kaiserlichen Reiches über die inneren Gegensätze hinweg. Im Reichstag gibt es erregte Debatten um die Wir-Vorlage. Staat und ultramontane Partei suchen ihre Rechte gegeneinander abzugrenzen. Die linksradikalen Parteien wachsen. Da nimmt die Regierung die Attentate auf Wilhelm I. zum Anlass, Ausnahmegesetze gegen die Sozialdemokratie zu erlassen. Regierung und Polizei konnten alle nach ihrer Ansicht auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen unterdrücken. Polizeiverwaltung vom 3. März 1817 Absatz 2 hat der eine Papierflut von Verordnungen, Erlassen, Verfügungen wälzt sich über die Länder, Provinzen und Regierungsbezirke bis hinab zu den Amtsvorstehern der kleinsten Gemeinden. Laut Paragraf 17 Absatz 2 hat der Betreffende vom 14. Januar 1817 die festgefügten Begriffe der menschlichen Ordnung, die sich im Zwielicht des Berliner Stadtrandes anders ausnehmen als im Zentrum, beginnen sich im Gestrüpp der Erlasse zu verschieben und der sich ins groteske auswachsende Polizeistaat treibt sonderliche Blüten. Jeder Anlass ist willkommen, die schnurrende Mechanik des Apparates in Bewegung zu setzen. Amtsvorsteher! Bekanntmachung. Die königlich-preußische Forstverwaltung hat in der letzten Zeit zu wiederholten Malen festgestellt, dass in dem Walddistrikt zwischen dem unteren Kanal und der hiesigen Gemeinde sogenannte Drahtschlingen ausgelegt worden sind, um mit denselben Wild einzufangen. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich. Die königlich-preußische Forstverwaltung weiß, in welch dunklen Kreisen die Täter zu suchen sind. Die Bevölkerung wird aufgefordert, zur Ermittlung der Täter beizutragen. Zweckdienliche Angaben werden auf dem Rathause entgegengenommen. Von Wehrhahn, Amtsvorsteher. Mama? Ja? Was ist denn das für ein Viech, das da an der Türe hängt? Ein Klapperstorch. Ein Klapperstorch. Habt ihr auch Hörner? Das weiß ich schon. In Rehburg ist das. Also, wenn das weißt, Adelheid, was frischt denn erst so düsselig? Hat den Papa geschossen, Mama? Ja, doch. Nu rennt Ock und schreit durchs ganze Dorf. Papa hat einen Rehbock geschossen. Ach, wir möchten ihn hüten. Nee, seht mal, Kinder. Wenn so ein Reh einen Schuss hat, wa? Und ist an Verenden. Und's findet kein Mensch. Na, da fressen's der Raben. Na, ob wir nu fressen oder der Raben, ihr fressen wird's doch. Sag mal, Leontine, was hast du müssen rinreimen? Holz hast du müssen rinreimen bei Krias? Ja, bei die Kälte. 2 Meter Knüppel, 9:30 abends spät. Da bin ich davon gerannt. Und ich geh auch nicht wieder hin. Nun liegt der Holz wohl noch auf der Straße. Vor'n Jachtentor liegt es, weiter weiß ich nicht. Ja, her mal, Mädel. Na, wenn sie nur aber... Und sie stehlen der Holz. Ja, was ist denn moin früh? Ich geh nicht mehr hin. Sind's reine Knippel oder trockne? Das sind so schöne, trockne Knippel. So. Na, nun mach, man. Mach und geh schlafen, ja. Der Papa nicht etwa doch noch Krach macht. Der Boot ist das Fort von Krieger. Da hat er wohl keine Miete bezahlt, wa? Mit Hängen und Würjen, sagt Herr Krieger. Er hat ihm aber doch rausgeschmissen. Es wäre so ein verlorener, windiger Kerl. Und immer so hochmütig zu Herrn Krieger. Mit Herrn Dr. Fleischer hat er sich auch gezankt. Na also, wer sich mit denen zankt, der möchte ich nur auch wissen. Die Leute, die tun keiner Fliege was. Er darf ja nicht mehr bei Fleischer sehen kommen. Sag doch mal Stille, da ist doch eine. Na, ihr wisst doch, wo ihr kommt. Immer kommen sie rein in der Bude, wa? Können Sie schön guten Abend. Ah, kommt da, ich leg mich mal wieder angezogen, der olle Wolfen so ein bisschen übers Ohr hauen. Das versuche ich schon, ja, nicht mehr. Noch was. Wilko, Wilko, hier hängt er. Wer? Na, der Rehbock natürlich. Ah, ist ein Kapitalsticke, was? Ja, das Julius, Mann, auch hierher, ich aufpasst. Sie sind jetzt all böse hinterher. Was wollen Sie jedem, Wilko? Das ist der Hauptsache. Ach, was nutzen das lange Gequassel? Ich muss mit der Dinger doch hin nach Berlin. Das arbeitet heute all schlecht genug auf der Spree. Und wenn es die Nacht weiter so friert, dann gibt es morgen schon ja kein Fortkommen. Dann sitze ich im Eisel fest mit meinem Kahn. Und dann habe ich die Dinger auf dem Halse. Mädel, Adelheid, los, spring mal rasch runter bei Schulzen. Sag mal einen schönen Gruß. Er möchte mal raufkommen, die Mutter hätte was zu verkaufen. Aber dann hab ich denen gesagt, ich will das nicht kaufen. Und mir ist das doch egal, wer kauft. Ich will das ja kaufen. Ja, nur was soll das denn bringen? Für Jött, Wilko, der Dreh da, der hat seine 30 Pfund. Ach, das hat doch nicht. Aber gut und gerne, kann ich Ihnen sagen. Ja, also mit Merker 13 ist es aber bezahlt. Da verdiene ich auch nicht 10 Pfennige bei. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch nicht wirkliche Reise. Ja, also, mehr wie 13 kann ich nicht geben. Lassen Sie es mal. Ja, nee, ich kann nicht mehr geben. Und wenn ich auch sagen wollte, 14, ja, dann setze ich zu, dann habe ich einen Verlust von einem Mark. Lass gut sind, Wolko, lass gut sind. Der Dreh da, das werden wir los. Da warten wir noch nicht bis morgen früh. Wenn et man keiner hängen sieht, das ist nicht mehr mit Jelle abzumachen. Wieso? Der Dreh da, der haben wir für End gefunden. Ja, in der Schlinge, das will ich wohl glauben. Also jetzt kommt mal bloß nicht auf die Tour, Wilko. Nee, da habt ihr bei mir keinen Licke nicht. Man soll eigentlich wohl alle und jeder den Rachen schmeißen. Mir in Rachen? Man schindt sich ab, bis man keinen Oden mehr hat. Also was, das kann man zuletzt nicht wegschenken. Na ja, nur halbe ich denn aber groß was davon, hä? Hä? Das Schiffwerken ist ein gezwungenes Werk und Paschen, das ist ein schlechtes Geschäft. Ja, jut doch, jut. Ich will mir schon viele Jahre am Pelz kaufen. Das hätten mir alle Doktors geraten, weil das ich so leidenschaftlich bin. Ja, ich hab mir noch keinen können kaufen wollen, bis heute noch nicht so war, wie ich hier stehe. Na, da will ich mal sagen, 16 Mark. Nee, ist nicht. 18. Mama! Frau Krüger hat einen Pelz gekauft. Der hat bei 500 Mark gekostet. Ein Biberpelz. Ein Biberpelz? Wer hat ihn gekauft? Der Frau Krüger doch. Für Herrn Krüger ist Weihnachten. Ach, wenn ich nur so was mal haben könnte. Um so was erwerbe ich mir schon lange. Da heb ich auch 60 Dollar drum. Ihr braucht ja bloß mal hingehen, Wolko, bei Krian Rieber. Vielleicht schenkt dann weg. Also wie ist es denn nur 16? Unter 18 ist nicht. Nicht unter 18, hat Julian gesagt. Also mit 16 merkt er direkt den Jahr nicht erst ankommen. Wolko, wenn der sich mal so was in den Kopf setzt, da ist mein Mann ja schon. Nicht wahr, Julian? Da hast du doch gesagt, 18 Mark. Was hab ich gesagt? Ach, du herrschst wohl mal wieder, nee, gut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Um wen ja soll ich den Bock doch nicht hergeben? Ich habe gesagt... Ach, Mensch. Ach so, ja, ach, das Stücke wild, ja, so. Naja, also, das ist auch noch ja nicht wild. Ja, also, das ist nun mal ein Ende, hat 17 Mark. Meinst du? Ne? Na, hier. So, was steht das denn nun? Ja, ihr seid schon mal ein beschissener Kerl, Wolko. Nur helft mir gleich hier in der Sackbuchsie. Jawohl. Ne? Ja. Oh, nee, Frau Wolter, wenn Sie einmal was zu hören kriegen von so einem Pelz, zum Beispiel so Stücker 60, 70 Daler, also die bin ich imstande und lese an. Ihr seid wohl nie recht. Wie sollen wir zu so einem Pelze kommen? Frau Wolfen! Fix, wegstecken, wegstecken, rinnende Stube. Das ist der Motes, der Forstassistent. Frau Wolfen! Frau Wolfen! Schlafen Sie schon? Na nun los, doch nun, mach doch, Wulko, federt euch ein bisschen. Hurriert mich hier raus, hinten raus durch den Gemiesejagen. Ja. Julian wird aufmachen. Julian, los, je, mach auf. Und wie gesagt, wenn sowas mal wär wie so ein Biberpelz. Ist ja gut, nun mach doch bloß. Ich bin Stücke 3, 4 da und wieder retour von Berlin. Da liege ich mit meinem Kahn wieder unten. An die große Brücke? Jawohl, wo ich immer liege, ne? Ja doch, ich komm ja schon. Na, Mutter Wolfen. Na, Mutter Motes. Na, was machen Sie denn so spät noch hier? Gehen Sie in der Nacht spazieren? Sehen Sie mal hier, was ich gefunden hab. Na, ich hab nichts verloren. Na, sehen Sie doch mal. Ach, nee. Ach, Sie. Zeigen Sie mal. Sieh, das sind wohl Schlingen. Die hab ich ganz in der Nähe gefunden. Kaum 20 Schritte von Ihrem Garten. Also, Kinder, nee, ich sah ihn, was hier gewilddiebt wird. Wenn Sie nur möchten aufpassen, Mutter Wolfen, dann können Sie den Wilddieb richtig mal fassen. Ach Gott, so eine Sache, die in mir doch nicht an. Wenn ich bloß an der Lunken mal treffe, dann bringe ich ihn unbarmherzig zur Anzeige. Die Schlingenleger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne sie genau. Na, nur je ich wieder. Na, Mutter Wolfen. Schönen guten Abend, doch, Herr Mottes. Julian, kannst wieder rinkommen, er ist weg. Ach, das ist ein ganz gefährlicher Kerl. Der Halunke, der. Der hat ja nichts anderes zu tun, wie andere Leute aufzupassen, wa? Na, nur los, komm, setz da hin, iss. Oh, da hast du einen Löffel. Ist da. Pass du bloß auf deine Sachen auf. Mann. Der Schlingen, die legst du gleich hinter den Garten. Das waren doch deine. Also du, hier in der Nähe bei Haus verstehst du, da legst du mal keine Schlingen mehr. Aber mehlich ist das dann noch, wie haben sie gelegt. Also hör bloß mit der Quassel auf, ja? Du, Julian, der Holz ist auch all wieder alle. Ich soll wohl noch gehen, ne? Ah, am besten wär's, wir machen das Fleisch ab. Ach, ich spür der Knochen schon ja nicht mehr. Ah ja, ihr Männer. Ihr habt bloß immer das große Maul, aber wenn drauf ankommt, dann könnt ihr nicht leisten. Mädchen, wenn du bloß nie ja so schrecklich feige wärst, da könnten wir schneller ein paar Meter Holz kriegen. Da braucht man uns ja nie erst die Rose zu schinden. Braucht man ja nie erst weit zu laufen. Lass mal man erst essen und happen, ja? Der Wulko, das ist doch ein rechter Halunke. Der Kerle, der tut doch immer so, als ob's ein schlecht ginge. Der soll man still sind, Alter, der mit seinem Handel. Ja, dabei hast du doch gehört mit dem Biberpelz. Ich hab nicht ich gehört. Ja, Alter. Wulko meinte doch, ich glaub, du hast es ja gehört. Er meinte doch, wenn er so einen Pelz einmal kriegen könnte. Du, dann wollt er gleich 60 Daler für geben. Ja, der soll sich halt selber den Finger verbrennen. Wie du denkst, Julian. Wie viel haben wir denn seit Juli abgezahlt? Ach, 30 Daler. Dann bleiben noch all sind immer noch 70. Man kommt eben auf die Art ja nicht recht vorwärts. Ach so. So 50, 60 Daler auf einmal. Wenn man die so auf einmal hinlegen könnte. Ja, dann wär doch der Grund und Boden bezahlt. Ja, immer zu, Alter. Du bist doch ein zu langsamer Mensch. Ich weiß nicht, ich hab eine ganz andere Temperatur, wenn du bloß meine Temperatur hättest. Na, ich arbeite doch. Was nützt denn das alles? Ja, mit ein bisschen arbeiten, da wirst du gerade weit kommen. Ja, ich kann doch nicht stehlen. Ich soll wohl ein Rind fallen, ne? Ach, du bist eben dumm und musst auch dumm bleiben. Überhaupt. Hier hat kein Mensch von Stehlen geredet. Aber wer halt nicht wacht, der gewinnt doch nicht. Ach, Julian. Und wenn du erst reich bist, dann kannst du in der Equipage sitzen, da fragt da kein Mensch mehr, wo du her hast. Ja, wenn man es von der armen Leute nehme, wa? Aber so, wenn wir nur dreister und wir gingen bei Kriegern und laden die 2 Meter Holz auf den Schlitten und stellten sie bei uns in Schuppen. Na Mann, da sind die Leute noch lange nicht ärmer drum. Holz? Was soll das nur wieder sind? Mit dem Holz? Nu, rede nie erst, hol deine Strippe. Zeig lieber Leuten, dass du Krien hast. Na, und in einer Stunde ist alles gemacht. Dann gehen wir schlafen und damit ist gut. Und mein Frieh brauchst du nicht in den Wald. Dann haben wir Holz, Mann. Holz, mehr wie wir brauchen. Na, wenn er rauskommt, mir ist es in ja. Ach, warum nicht gar? Ja? Lass, Mann, ist bloß der Mitteldorf, der Amtsdiener. Ja. Ja, ihr wisst doch, Mitteldorf. Immer kommen sie auch grin. Guten Abend, Frau Wolfen. Gute Nacht, wollen sie wohl sagen. Oh, was bringen sie mir denn nun, Mitteldorf? Ich habe was von der Frau Amtsvorsteher. Aha, ich soll wohl mal wieder waschen kommen, hä? Jawohl. Wenn da. Moin. Moin früh. Und das erzählen sie mir in der Nacht um 23:30? Ich hab mal wieder vergessen, ja. Ach, Schätzi. Na, Mitteldorf, dann wär's man schon inrichten, wa? Ja, ich komm schon. Lassen Sie es gut sein. Und nun los, nun kommen Sie. Wir gehen nämlich heute Nacht noch auf der Reise. Ja, wir müssen nach Fette Jense, rüber nach Treptow. An Tara hat man doch keine Zeit zu, wa? Ist doch nun mal nicht anders bei uns. A Armes, das schint sich halt Tag und Nacht und der Reiches liegt der Viere im Bett. Ich bin gekündigt, wissen Sie schon? Nee. Der Amtsvorsteher hat mir gekündigt. Ich bin nicht scharf hier noch auf die Leute. Das soll eins wohl sind wie ein Kettenhund. Ich ging am liebsten ja nicht zu Hause. Ich war ein bisschen ins Wirtshaus. Dette sollen ihn nicht ganz unterkriegen. Hat all einer aufgelegt ein Fässchen. Na und? Sie werden sich doch wohl vor einem Weibe nicht fürchten. Wenn sie schimpft, dann schimpfen sie wieder. Und wenn sie haut, dann hauen sie wieder. Ja. Nur los, nur kommen sie. Nur helfen sie uns mal ein bisschen. Sie sind länger als wir, wa? Ja. Langsam mal das Kupfel da runter. Ja. Na, Julian. Na, und du gehst jetzt und machst den Schlitten zurecht, wa? Ach, Mitteldorf, du strippen hier eben so hoch gleich runter. Ja, kann ich sehen. Ach, was kannst du all wieder nicht? Ich kann den Schlitten nicht alleine rauskriegen. Ohne Licht geht das schon ja nicht. Ja. So, da die Laterne, Mitteldorf. So, dankeschön. Ja, ich krieg den Schlitten nicht raus. Ja, nur wart auf, nur weg, da helfen den Schlitten rausziehen. Ey, Mitteldorf, Sie könnten uns ein bisschen leichten dazu. Deutsches Strafgesetzbuch, Paragraf 242. Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Diebstahls mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar. Samstag Diener, Herr Amtsvorsteher. Was vorgefallen, Glasenab? Habe zu melden, Herr Amtsvorsteher. Da war zuerst, der Jastwirt Fiebig. Er bittet um die Erlaubnis, Herr Vorsteher, am nächsten Sonntag Tanzmusik abhalten zu dürfen. Ist das nicht, sagen Sie doch mal, Fiebig? Hat einer doch neulich den Saal hier gegeben. Für die Freisinnigen. Zum Befehl, Herr Baron. Derselbe Fiebig? Jawohl, Herr Baron. Ja, wollen wir ein bisschen Kandal legen. Ja, ja. Da rein! Gehorsamster Diener, Herr Baron. Mitteldorf, hören Sie mal, ein für alle Mal. Im Dienste bin ich der Amtsvorsteher. Jawohl, zu Befehl, Herr Herr Amtsvorsteher, wollte ich sagen. Nun merken Sie sich das endlich mal. Dass ich Baron bin, ist Nebensache. Es kommt hier wenigstens gar nicht in Betracht. Nun bitte Glasen ab. Möchte doch weiterhören. War denn der Schriftsteller Modus nicht da? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Er kam in Sachen des Dr. Fleischer. Nun sagen Sie mal, Glasenapp, ist Ihnen der Dr. Fleischer bekannt? Ja, ich weiß nur, er wohnt in der Villa Krüger. Was tut der Mann? Was ist er? Ja, da kann ich nur auch nichts Genaues sagen. Bloß, dass er krank ist, das sagen die Leute. Er leidet ja wohl an der Zuckerkrankheit. Und was der Mann leidet, ist mir egal. Da kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Ja. Was ist er? Er nennt sich Privatgelehrter. Pri, nicht Pro. Privatgelehrter. Der Briefträger meint, er hält 20 Zeitungen. Auch demokratische sind mit darunter. Haben Sie vielleicht mal was Leuten hören, dass Fleischer die Zunge nicht recht im Zaum hält? Nicht, dass ich gerade im Augenblick wüsste. Hm. Und Sie, Mitteldorf? Nee, Herr Amtsvorsteher. Natürlich nicht. Man hat mir das nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Wird sich ja übrigens alles zeigen. So, wollen wir an die Arbeit gehen? Herr Amtsvorsteher... Ja, Mitteldorf, haben Sie noch was? Es soll heute Nacht ein Diebstahl verübt sein. Ein Diebstahl? Wo? In der Villa Krier. Was ist denn gestohlen? Knüppelholz. Von wem haben Sie es denn? Ich habe... Von wem denn? Ich habe von Herrn Fleischer gehört. So, mit dem Mann unterhalten Sie sich. Herr Krier hat es auch selber erzählt. Der Mann ist doch der reinste Querulant, der schreibt mir wöchentlich 3 Briefe. Herein! Ach, da sind Sie ja, Herr Moltes. Es freut mich, dass Sie kommen. Da können Sie mir vielleicht gleich mal sagen, bei Krüger soll ja gestohlen sein. Ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Und haben Sie auch sonst nichts gehört, Herr Moltes? Gehört habe ich wohl, aber nichts hinaus. Als ich bei der Villa Krüger vorüberkam, da suchten Sie beide, Herr Krüger und Herr Dr. Fleischer, die Spuren im Schnee. So, Dr. Fleischer ist ihm behilflich. Da sind die wohl ziemlich dick befreundet. Ein Herz und eine Seele, Herr Vorsteher. Ah, was den Fleischer anbelangt, das interessiert mich nur vor allen Dingen. Was hat sich im Schutze meines Vorgängers nicht alles für Kehricht hier angesammelt? Dunkle Existenzen, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Na, die Leute, die sollen zu stöhnen bekommen. Herr Motes, Sie schrieben mir in Ihrem Briefe, Sie hätten Gelegenheit gehabt, den Dr. Fleischer zu beobachten. Erzählen Sie doch mal, was Sie wissen. Als ich vor einem Jahr circa die Villa Krüger bezog, Herr Baron, da hatte ich keine Ahnung davon, mit wem ich zusammengeraten würde. Sie kannten weder Krüger noch Fleischer? Nein, aber wie das so ist in einem Hause, ich konnte mich nicht so recht zurückziehen. Was kamen denn da für Leute ins Haus? Verstehe. Kreti und Petri, Demokraten. Gab es regelmäßig Zusammenkünfte? Alldonnerstäglich, soviel ich weiß. Wollen wir doch mal ein Augenmerk drauf haben. Verkehren Sie jetzt nicht mehr mit den Leuten. Es war mir zuletzt nicht mehr möglich, Herr Vorsteher. Es war Ihnen widerwärtig, was? Es war mir gänzlich zuwidergeworden. Das ganze ungesetzliche Wesen, das freche Gespött über hohe Personen, das konnten Sie alles zuletzt nicht mehr anhören. Ich blieb, weil ich dachte, wer weiß, wozu es gut ist. Aber endlich haben Sie doch gekündigt. Ich bin gezogen, jawohl, Herr Baron. Und endlich haben Sie sich entschlossen... Ich habe es für meine Pflicht gehalten... ...die Behörden davon zu unterrichten. Jawohl, Herr Baron. Ja, das finde ich auch wirklich sehr ehrenwert von Ihnen. Er hat also so ein Wort gesagt, das werden wir dann später alles protokollieren, auf eine Persönlichkeit bezüglich, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Gewiss, Herr Baron, das hat er gesagt. Das würden Sie eventuell beeilen. Das würde ich eventuell beeilen. Ja, werden Sie auch beeilen müssen. Jawohl, Herr Baron. Herein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Guten Tag, Herr Vorsteher! Entschuldigen Sie einen Augenblick, Herr Modus. Was wünschen Sie denn? Bestohlen bin ich, Amtsvorsteher. Bestohlen? Jawohl, bestohlen. Ich bin bestohlen. Man hat mir 2 Meter Holz entwendet. Wie heißen Sie? Wie ich heiße? Ja, wie Sie heißen. Ja, ist Ihnen mein Name noch nicht bekannt? Ich denke, wir hatten schon das Vergnügen. Bedauere. Ich heiße Krüger. Rentier vielleicht? Jawohl, Rentier und Hausbesitzer. Ich bitte, legitimieren Sie sich. Legitimieren? Krüger heiße ich. Ja, da wollen wir doch nicht erst Umstände machen. Ich wohne seit 30 Jahren hier. Mich kennt ja jedes Kind auf der Straße. Gut. Holz ist Ihnen also gestohlen. Ja, Holz. 2 Meter Kiefer, eine Knüppel. Haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Das ist wieder eine Sache für sich. Das ist eine ganz besondere Klage. Schon wieder eine. Was meinen Sie? Ach, nichts, nichts, nichts. Reden Sie nur gefährlichst weiter. Das Holz war also wohl nicht im Schuppen. Das Holz war im Karten. Das heißt, vor dem Karten. Mit anderen Worten, es lag auf der Straße. Es lag vor dem Karten auf meinem Grundstück. Dass jeder ohne weiteres dazu konnte. Und das ist eben die Schuld des Dienstmädchens. Sie sollte das Holz am Abend hereinräumen. Da hat sie es verschwitzt. Sie hat sich geweigert. Und als ich weiter darauf bestand, da ist sie mir schließlich davongelaufen. Nun werde ich dafür die Eltern verklagen. Ich beanspruche vollen Schadenersatz. Das halten Sie immerhin, wie Sie wollen. Ist Ihnen nun irgendjemand verdächtig? Nein. Hier ist ja alles verstohlenes Back. Sie müssen mir doch ein Fingerzeig geben. Ich muss? Du lieber Gott, mir werden 2 Meter Holz gestohlen. Ich komme den Diebstahl einfach anzeigen. Sie müssen doch eine Vermutung haben. Das Holz muss doch jemand gestohlen haben. Ja, ich nicht. Ich kann's gewiss nicht. Aber lieber Mann... Ich heiße Krüger. Na, Gasenab, protokollieren Sie also. Ja, jawohl, ja. Was ist denn nun mit dem Mädchen, Herr Krüger? Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen. Ja, ganz gewiss. Zu den Eltern zurück. Es ist die Tochter der Waschfrau Wolfen. Der Wolfen? Die heute bei uns wäscht, Glasenab? Zu Befehl, Herr Vorsteher. Dann wollen wir doch mal die Wolfen rufen. Jawohl, ja. Sofort. Was gibt's mit der Wolfen? Frau Wolf, ist Ihnen der Herr da bekannt? Der hier? Ach ja doch, Mann, das ist doch Herr Grier, den werd ich ja wohl kennen, wa? Moin, Herr Grier! Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst. Wer? Meine Tochter? Ja, wohl, die Leontine. Das ist Ihnen ja nur weggelaufen, Herr Grier. Ja, allerdings. Ach, nun warten Sie doch mal. Ihre Tochter ist seit wie lange zu Hause? Na, seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen räumen und hat sich geweigert. Jawohl, Herr Vorsteher. Holz rinschleppen in der Nacht um 22:30. Ach, also wer das auch von so einem Kinde verlangt? Das Wesentliche ist nun, Frau Wolf, das Holz ist draußen liegen geblieben und ist diese Nacht gestohlen worden. Ach. Nun will dieser Sie Herr... Sie werden's mir heller bei Pfennig ersetzen. Ja doch. Na, das wäre ja eine ganz neue Mode. Ja, hab ich ihm vielleicht ihr Holz gestohlen? Lassen Sie sich doch den Mann erst mal beruhigen. Nee, Herr Vorsteher. Also wenn Herr Krieger mir gleich so kommt, von wegen mit Holz bezahlen und so eine Sachen, also da hat er bei mir den Glicke nicht. Ich bin ihr wissen mal freundlich zu die Leute. Da kann sich kein Mensch über mir beklagen. Aber wenn's mal sein muss, warum denn nie? Da red ich auch frisch von der Leber. Ich tu meine Pflicht und damit ist gut. Da kann mir kein Mensch im Dorfe was nachsagen. Und auf dem Kopf rumtrampeln lass ich mal nicht. Du ereifern Sie sich doch nicht, Frau Wolf. Sie haben durchaus doch keinen Grund dazu. Bleiben Sie nur immer ruhig. Ach, ja. Sie sind uns ja nicht unbekannt. Dass Sie fleißig sind und ehrenhaft, das wird Ihnen doch wohl jeder Mensch bestätigen. Und nun sagen Sie mal, Frau Wolf, Sie sind doch im Dorf herum bekannt. Wem trauen Sie denn nur so einen Diebstahl zu? Wer könnte denn das Holz wohl gestohlen haben? Tja. Ach, shit. Da könnte ich Ihnen nur ja nichts zu sagen, Herr Vorsteher. Und Sie haben gar nichts Verdächtiges bemerkt? Nee, ich war der Nacht ja nicht zu Hause. Ich musste nach Treptow Jense einkaufen. Um welche Zeit war das? Na, das war so kurz nach 10. Der Mitteldorf war ja dabei, als wir loszogen. Eine Holzfuhre ist Ihnen da nicht begegnet? Nee. Nee, Sie, wüsste ich nicht. Na, wie ist der Mitteldorf? Haben Sie nichts bemerkt? Mir ist nicht verdächtig aufgestoßen. Na, selbstverständlich, das wusste ich vorher. Herr Krüger, wo haben Sie das Holz gekauft? Zu was müssen Sie denn das wissen, frage ich Sie. Sie werden das, denke ich, mir überlassen. Natürlich doch bei der Forstverwaltung. Das ist durchaus nicht so natürlich. Es gibt doch zum Beispiel auch Holzgeschäfte. Ich kaufe zum Beispiel mein Holz bei Sandberg. Warum sollten Sie es nicht auch beim Händler kaufen? Man kauft überdies beinahe profitabel. Ich habe nicht länger Zeit, Herr Vorsteher. Was heißt das, Zeit? Sie haben nicht Zeit? Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen? Nehme ich Ihre Zeit in Anspruch oder Sie die meine? Das ist Ihr Amt, dafür sind Sie hier. Ach, bin ich vielleicht Ihr Schuhputzer, was? Da habe ich vielleicht silberne Löffel gestohlen. Ich verbitte mir diesen Unterhofs, Ihr Stuhl. Da hört doch, aber schreien Sie nicht so. Sie schreien, Herr. Ach, Sie sind ja halb taub, da muss ich schreien. Sie schreien immer. Sie schreien jeden an, der hierher kommt. Ich schreie niemanden an, schweigen Sie still. Ach, Sie spielen sich, als wer weiß was auf. Sie schikanieren ja den ganzen Ort. Na, das kommt noch ganz anders, warten Sie. Und das macht mir nicht den geringsten Eindruck. Kerne groß sind Sie, weiter nichts. Sie wollen sich aufspielen, weiter nichts. Als ob Sie der König selber wären. Hier bin ich auch König. Das lassen Sie gut sein. In meinen Augen sind Sie gar nichts. Sie sind ganz simpler Amtsvorsteher hier. Sie müssen erst lernen, einer zu werden. Also Herr, wenn Sie nicht augenblicklich schweigen... Ich bitte mich zum Protokoll zu vernehmen. Erstatten Sie bitte schriftliche Anzeige. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Der König. Der König. Machen Sie, dass Sie zum Waschen kommen. Jawohl, Herr Vorsteher. Schön zu feiern. Da kommen die Leute mit solchen Lappalien. So ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht... Da könnte man manchmal die Büchse ins Korn werfen. So aber heißt es, tapfer aushalten. Was ist denn schließlich, für was man kämpft? Für die höchsten Güter der Nation. Deutsches Strafgesetzbuch, Paragraf 259. Wer seines Vorteils wegen Sachen, von denen er weiß oder den Umständen nach annehmen muss, dass sie mittels einer strafbaren Handlung erlangt sind, verheimlicht, ankauft, zum Pfande nimmt oder sonst an sich bringt oder zu dem Absatze bei anderen mitwirkt, wird als Hehler mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar. Zwanzig, dreißig, vierzig. Stich du als bloß das Geld beiseite. Julian, hab da nicht. Ach, nur hab ich mal verzählt. Ist denn, nur kann ich wieder von vorne anfangen. 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 5, 7, 59. Also, das ist doch nur eh mal mit Wilco und immer, wa? Um ihn wird man doch immer beschissen, denn 60 Dollar hat er doch wollen geben. Du, Julian, sag mal, hast du den Schlüssel schon in die Spree geschmissen? Na, bin ich denn schon ans Wasser gekommen? Doch, sie sollen wollen einen Schlüssel bei dir finden. Nee, okay schon. Nee, du halt mal, warte mal, Julian. Ey, weißt du was, komm, gib mal lieber her den Schlüssel. Na, was willst du denn mitmachen? Ja, das geht da nicht an. Das ist meine Sache. So, Mama, hier ist der Holz. Wo hast du denn das Holz hergenommen? Na, halt von dem neuen Knüppelholz. Ach, du sollst doch von dem neuen Holz noch nicht nehmen. Ach, Mama, das schadet doch nicht, wenn es wegkommt. Ach, was du bloß willst, sag mal, was fällt denn dir in? Wär du mal erst trocken hinter den Ohren. Ich weiß, wo es her ist. Ja, nu quassel nicht, ne? Der Holz, das ist auf der Auktion gekauft. Ja, wenn man wahr wär. Das ist ja stibitzt. Was ist es? Na, stibitzt. Das ist ja das Holz von Grüher, Mama. Hat mir ja Leontine gesagt. Aua! Da hast du eine Antwort. Wir sind keine Diebe. Verstanden? So, du. Und jetzt geh und mach deine Schularbeiten. Doch, aber mach's anständig, du. Das kann ich da raten. Ich komm nachher und kick's mal an. Ich denke, kann jeden Schlittschuh laufen. Ach, und den Konfirmandenunterricht, den hast du wohl ganz und Jahr vergessen. Der ist ja erst Dienstag. Morgen ist er. Lern du mir ja deine Bibelsprüche. Ich komm nachher und überherde. Wenn man bloß Vulko hat fortgekommen. Och, jetzt, Mensch, bei der Tauwetter, der ist jetzt schon längst ein Stück im Kanale. Ja, wenn er mal nicht noch alle an der Brücke liegt. Ja, das ist seine Sache, nicht unsere Sache. Ja, lass du sie mal finden, den Pelz bei Vulko. Was denn für ein Pelz? Na, Krieger sind Pelz. Red du bloß kein Blech zusammen. Nee, verbrenn da nicht dein Maul an fremde Sachen. Ja, das betrifft mal hoch, all. Dreck betrifft's da. Geht da ja nicht an. Das sind meine Sachen, nicht deine Sachen. Ach, weißt du, du bist ja kein Mann, du bist ein altes Weib. Na, nun komm, ihr los, nimm, da hast du Geld. Na, je rieber bei Fiebchen, kauf den Schnaps. Mach da meins wegen den lustigen Sonntag. Herein! Immer rennen, wenn er rennen will. Guten Morgen, Frau Wolf. Guten Morgen, Herr Dr. Fleischer. Ach, Jott, besuchen Sie uns auch wieder mal? Guten Morgen. Na, und das Philippchen ist ja auch dabei. Ach, mein Junge, das ist aber schön. Das rechne ich mal hoch an. Na, seien Sie herzlich willkommen, Herr Doktor. Aber bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Na, wir wollen uns nicht lange aufhalten. Na, Philippchen, wenn wir so einen schönen Besuch kriegen heute, gleich in aller Frühe, und da werden wir heute auch einen schlicklichen Tag haben. Was, mein Junge? Du bringst uns Schlick. Na, Philippchen, du erzähl mal, was macht denn die Mutter? Hä? Sie ist gesund und lässt sich schön grüßen. Und sie müssten doch morgen früh Wäsche waschen. Na, du, kick mal einer an, wa? So ein Junge und kann schon so eine Sachen ausrichten. Ja. Ach, Herr Doktor, wollen Sie sich nicht doch ein bisschen hinsetzen? Danke. Wissen Sie, ich wollte Ihnen schon so lange mal was fragen. Ja. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich mit den Motes gehabt? Mit Motes? Ich? Nichts. Was soll ich denn mit ihm gehabt haben? Ach, ich meinte man bloß so. Wissen Sie, ich werde Ihnen so gern einen guten Rat geben. Sie dürfen mir aber nicht übel nehmen, ne? Einen guten Rat nehme ich niemals übel. Na denn, aufs Erste. Schenken Sie nicht so viele weg. Das dankt Ihnen kein Mensch. Haben Sie doch bloß Undank von... Ach, ich schenke ja gar nicht viel weg, Frau Wolf. Ja, ich weiß schon. Und dann reden Sie auch nie erst. Das macht Ihnen die Leute bloß stutzig. Dann hieß das gleich, das ist ein Themekrat. Hm. Seien Sie auch mit's Reden immer recht vorsichtig. Wie soll ich denn das verstehen, Frau Wolf? Ach, Jott, man kann sich ja denken, was man will, wa? Aber mit's Aussprechen, Sie, da muss man verflucht vorsichtig sind. Ja, da sitzt man ins Loch, man weiß ja nicht wie. Ah, nun machen Sie keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, Sie, das sag ich in vollen Ernste. Und dann nehmen sich doch bloß vor den Menschen in Acht. Vom Motes? Ich nenne keine Namen. Ich verkehre ja gar nicht mehr mit ihm. Na, sehen Sie, da so was habe ich mir ja gedacht. Das kann mir doch kein Mensch verdenken, Frau Wolf. Ja, ich verdenk's Ihnen bestimmt nicht, Herr das Doktor. Es wäre ja noch schöner mit einem Schwindler, mit einem notorischen Schwindler verkehren. Ja, das ist auch ein Schwindler, da haben Sie ganz recht. Jetzt ist er zur Kuchendreiern gezogen. Die arme Frau kann sehen, wo sie bleibt. Ja, bloß er... Er lässt doch nun manchmal so Reden fallen. Über mich? Hä? So? Da bin ich aber neugierig. Sie hätten, glaub ich, was Schlechtes gesprochen. Über eine hohe Persönlichkeit oder sowas. Was Genaues wissen Sie wohl nicht. Nee, aber er steckt doch immer und ewig mit dem Wehrhahn zusammen, wa? Ja. Herr Doktor, wissen Sie was? Ich werde Ihnen mal was sagen. Gehen Sie doch mal rasch rüber bei der Mutter Dreiern. Die hat mir nämlich eine Geschichte erzählt. Der Motes, der hat sie wollen zum Meineid verleiten. Na sie, da hätten sie doch den ganzen Kerl in der Hand. Ja, ich kann ja mal hingehen, meinetwegen. Aber schließlich ist mir die Sache egal. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn so ein Kerl... Was sagen Sie übrigens zu der Geschichte? Zu welcher? Heute Nacht ist bei Krüger eingebrochen worden. Eingebrochen? Ja. Nee, machen Sie keinen Unsinn. Haben Sie was gestohlen? Ja, einen nagelneuen Pelz. Nee, also wissen Sie, nächstens zieh ich hier weg. Das ist ja eine Bande da hier. Da ist man ja seines Lebens nie sicher. Nee, also so eine Menschenmann, man soll's doch nicht loben. Das war ein recht teures Stück, ich glaube, nichts. Ach, sagen Sie, ist das so ähnlich wie... Biber, Herr Doktor? Es kann sogar Biber gewesen sein. Die Leutchen waren ganz stolz drauf. Also, was müssen das bloß für Menschen sein, wa? Das will ihnen doch ja nicht in den Kopf so andere Leute um das ihrige bringen. Nee, denn lieber arbeiten, bis man hinfällt. Frau Wolf, können Sie denn nicht mal so ein bisschen rumhorchen? Ach. Ich glaube, der Pelz ist im Ort geblieben. Tja, haben Sie denn auf niemand Verdacht? Oh, ich hab noch einmal, das müsste doch rauskommen. Schockschwere Brett noch einmal. Es sollte ja mit dem Deibel zugehen. Also wissen Sie, ich sag ja, ich sollte mal Amtsvorsteher sein. Aber der Kerl, der ist ihn ja zu dumm. Mhm. Nee, Harelshorn dumm. Herr Doktor, ich sehe durch mein Hühnerohre mehr wie der durch sein Glasohre. Das kennen Sie mal loben. Das glaube ich beinahe. Also wenn es drauf ankommt, den stehle ich in den Stuhl und dann Hintern weg. Na, jetzt müssen wir aber gehen. Komm, Philipp. Also adieu, Mutter Wolfen. Jawohl, Adelheid, zieh da rasch an. Sollst Herrn Dr. Fleisch ein Stück spazieren und rudern, was? Und Philippchen wird sich auch freuen. Bin ja schon fertig. Komm her, Philippchen. Ich nehme dir auf den Arm. Ja, aber erst gut einpacken, er ist zu anfällig. Und auf dem Wasser wird's windig sein. Ich will mal vorauf jeden Kahn zurecht machen. Ja, nur los, das mach mal. Was, wer kommt? Na, Herr Krüger. Ist ja wohl nicht möglich. Ja, er wollte den Morgen zu Ihnen kommen. Also, so. Wiedersehen, Frau Wolf. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Fleischer. Und viel Vergnügen auch, wa? Adelheid, los, Raschmiedel, komm her. So, so, hilf mir doch, dass wir das Holz wegkriegen. Warum denn, Mama? Ach, wegen Herrn Krüger. Na, wegen was denn sonst, du dusselige Jans? Ich meine, ihr herzichtet, wie das bei uns aussieht. Ist das eine Art am Sonntagmorgen? Was soll denn Herr Krieger von uns denken? Ach, ja, Herr Krieger. Ja, guten Morgen. Ach, sehen Sie sich man bloß ja nicht bei uns um. Nee, das sieht noch ganz schrecklich bei uns aus. Guten Morgen, guten Morgen. Das lassen Sie mal gut sein. Sie gehen die ganze Woche auf Arbeit. Da kann am Sonntag nicht alles gefaked sein. Sie sind eine ordentliche Frau. Sie sind eine ehrliche Frau, Frau Wolfen. Und was zwischen uns ist vorgefallen, das wollen wir gänzlich vergessen, denke ich. Herr Krieger, ich hab ja niemals nichts gegen ihn gehabt, wa? Nee, wahrhaftig, ich hab immer gern bei Sie gearbeitet. Aber da sind Sie nicht gleich so heftig geworden. Sie kommen wieder und waschen bei uns. Wo ist Ihre Tochter, die Leontine? Die ist mit Grinkohl beim Postvorsteher. Das Mädchen geben Sie wieder zu uns. Statt 20 bekommt sie 30 Taler. Och, ja. Wir waren sonst immer mit ihr zufrieden, also vergeben und vergessen wir alles. Ach, ja, der Krieger. Ach, nee, nur sehen Sie mal. Also, das hätte nur alles ja nicht sein brauchen, wa? Ach, das Mädel ist doch noch ein dummes Kind. Na, wir alle, wir haben uns doch immer vertragen. Die Sache ist also abgemacht. Jawohl. Na, da bin ich wenigstens so weit beruhigt. Nur sagen Sie bloß, was mir passiert ist. Was sagen Sie dazu? Ach, also wissen Sie, nee, ich sag schon ja nicht mehr. Da haben wir nur diesen Herrn vom Bierhahn. Die ehrlichen Bürger kujonieren, Schikanen und Quälereien erdenken. In was steckt der Mann seine Nase nicht alles? Bloß, wo er sie haben soll, da hat er sie nicht. Also ich gehe jetzt hin und mache die Anzeige. Ich lasse nicht locker, die Sache muss rauskommen. Das lassen Sie ja nicht sitzen, Herr Krieger. Und wenn ich soll alles auf den Kopf stellen, meinen Pelz will ich wiederbekommen. Jawohl, hier muss er mal richtig Rene gemacht werden, in das Nest, das mal Ruhe wird, wa? Die klauen ihn sonst noch das Dach über den Kopf. Denken Sie sich um Gottes Willen in 14 Tagen zwei solche Diebstähle. Na. 2 Meter Knüppel wie die dort. So gutes, teures Holz, Frau also, Wolf. Also, das ist doch eine Bande da hier nicht. Also, ich Rien und Jelp kennt man sich ja nicht. Wie Deibel sag ich. Lasst mir zufrieden. Und wenn's mich 1000 Taler kostet, ich werde den Dieben schon auf die Spur kommen. Die Leute entkämen dem Zuchthaus nicht. Das wär auch ein Segen. Warafchen Jott. Deutsches Strafgesetzbuch, Paragraf 243, Absatz 3. Auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren ist zu erkennen, wenn der Diebstahl dadurch bewirkt wird, dass zur Eröffnung eines Gebäudes oder der Zugänge eines umschlossenen Raumes oder zur Eröffnung der im Innern befindlichen Türen oder Behältnisse falsche Schlüssel oder andere zur ordnungsgemäßen Eröffnung nicht bestimmte Werkzeuge angewendet werden. Zeiten sind das. Plötzlich lässt er sich lauter Zeitungen kommen, der Herr Amtsvorsteher. Aus Berlin. Natürlich, als wenn unser Amtsblatt nicht genächte. Und wer hat da Arbeit davon? Hecke, er liest sie ja doch nicht. Ich muss er ordnen. Deutsche Allgemeine Zeitung. Am Sonntag fand bei herrlichstem Wetter die Kaiserparade statt. Natürlich bei schönstem Wetter. Königsberger Allgemeine Zeitung. Die beiden Außenminister haben sich im besten Einvernehmen getrennt. Und das kenne ich immer derselbe Quatsch. Vossische Zeitung. Im Deutschen Theater findet eine Wiederholung von Gerhard Hauptmanns Schauspiel vor Sonnenaufgang statt. Wahrscheinlich auch wieder so einen neumodischen Kram, den kein Mensch versteht. Na und nun auch unser Amtsblatt. Da weiß man doch wenigstens, woran man ist. Ist man doch gleich wie zu Hause. Hier steht das ja schon. 30 Taler demjenigen Belohnung, der mir bei der Wiederbeschaffung meines Biberpelzes behilflich ist, der mir in der Nacht von Montag auf Dienstag aus meiner Wohnung gestohlen wurde, Krüger, Rentier und Hausbesitzer. Was soll ich sagen, wenn der Amtsvorsteher kommt? Ich hab's vergessen. Ja, was hast du denn zu Herrn Krier gesagt? Da hätte ich das Paket gefunden. Haben. Na also, weiter brauchst du hier auch nichts zu sagen. Bloß, dass du forsch bist und resolut. Oh, ja, Mensch, du bist ja sonst nicht aufs Maul gefallen. Ich wünsche guten Morgen. Nee, der Vulko. Ja? Tja, Vulko, ihr seid wohl nicht recht gescheit. Was wollt ihr denn hier? Na, meine Frau hat was Kleines gekriegt. Was hat sie gekriegt? Ein kleines Mädchen. Da musste ich all kommen aufs Standesamt. Ich denke, ihr seid schon längst im Kanale. Aber ich hätte ja auch all nicht dahin wollen. Wenn bloß an mir lehe, hab ich auch. Ja und? Ich hab ja auch gleich losgemacht. Und wie ich komme bis bei den Schleusen, da geht das nicht weiter. Ach, ja. Ja, nur hab ich gelauert, dass der Spree sollte loslassen. 2 Tage und Nächte hab ich da gelegen. Bis das nun mit meiner Frau noch zukam und da half gehen jammern. Ja, da musste ich retour. Ja, da habt ihr den Kahn nun wieder an der Brücke? Na immer, wo soll ich denn heben? Nun lasst mal aber zufrieden. Die wenden sie man bloß nicht gerochen. Ihr seid schon ein Kerl, den Pelz, den zieht er an lichten Tagen. Angezogen? Ja, angezogen an helllichten Tagen. Mein Mädel hat euch ja sitzen gesehen. Die musste nämlich den Dr. Fleischer ein Stück spazieren rudern. Vulko. Und der Fleischer, sie, der hat auch gleich Verdacht gefasst. Da weiß ich nicht von, das geht mir auch nicht an. Psst, Vulko, seien Sie jetzt bloß auf dem Posten. Ja. Moin. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Baron. Ja. Was haben Sie denn? Sie sind doch der Schiffer Vulko. Ja. Ihre Geburt möchte ich gern anmelden. Also standesamtlich, die Bücher glasen ab. Das heißt, ich will erst das andere erledigen. Frau Wolf, was gibt's denn da mit Ihrer Tochter? Hat der Krüger sie wieder mal geohrfeicht? Ach nee, nee, na so weit hat er nun wohl doch nicht getrieben. Was ist denn dann los? Ja, halt mit dem Paket, wa? Glasenab, ist der Motus noch immer nicht da gewesen? Bis jetzt noch nicht. Ist mir unbegreiflich. Na, Frau Wolf, das ist doch Ihre Tochter. Mädchen, was willst du? Es betrifft den gestohlenen Pelz, Herr Vorsteher. Ach so. Also das ist mir heute unmöglich. Wer kann denn alles auf einmal tun? Frau Wolf, sie kann sich morgen mal wieder bei mir melden. Aber sie hat nun schon wohl ein paar Mal mit Ihnen reden. Ja, dann versucht es eben morgen noch mal. Ja, Herr Krieger lässt das Mädel ja nicht mehr locker. Was hat denn Herr Krieger damit zu tun? Das Mädel war doch bei Ihnen mit dem Paketel. Na, zeigen Sie mal. Der hängt nämlich mit der Pelzgeschichte zusammen, Herr Vorsteher. Heißt das, wa? Ja, Herr Krieger ist eben der Meinung. Was ist denn da drin in dem Lappen, was? Nicht Rine Weste von Herrn Krieger. Das hast du gefunden? Ich hab gefunden, Herr Amtsvorsteher. Wo hast du es gefunden? Na, wie ich mit Mama zur Bahn gehe. Ja, also lass mal gut sein. Frau Wolf, wir werden morgen darauf zurückkommen. Na, mir wird schon recht. Und wem denn nicht? Ja, Herr Krieger ist doch nun mal so eifrig dahinter. Herr Krieger, also ist mir doch ganz gleichgültig. Der Mann belästigt mich geradezu. Man kann doch sowas nicht übers Knie brechen. Er hat ja eine Belohnung ausgesetzt und das ist ja im Amtsblatt bekannt gegeben. Ja, uns ist das egal, war. Ich meine, wir kommen auch wieder. Naja, also morgen früh. Jawohl, aber schönen guten Morgen auch, Herr Vorsteher. Ich bin doch neugierig, Glasenab, was da rauskommt. Ja. Herr Motus will ja nun auch Zeugen stellen. Er meint die Dreier, die Kuchenhexe, die habe mal gerade dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Wie alt ist denn die Dreier, sagen Sie mal? Na, die ist so... Also ich kann Ihnen sagen, Glasenab, es wäre mir eine direkte Genugtuung, hier mal recht gründlich zwischenzufahren. Ja, jawohl. Die Leute mal merken, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Bei Kaisers Geburtstag, wer war nicht dabei? Natürlich der Fleischer. Dem Mann traue ich das Schlimmste zu, wenn der noch so eine schafstumme Gesichter macht. Ja. Man kennt sie ja, diese Wölfe im Schafspelz. Können keine fliegenden Beinchen ausreißen, aber wenn es darauf ankommt, dann sprengen die Hunde ganze große Ortschaften in die Luft. Ortschaften, jawohl. Der Boden, der soll ihnen doch hier etwas heiß werden. Ja. Rein! Moin, Hans, verstehe. Moin, Herr Mottes. Na, treten Sie mal näher. Gehorsam, Herr Diener. Na, also, wie steht's? Frau Dreyer will gegen 11 Uhr hier sein. Die Sache wird einiges Aufsehen machen. Ich bin drauf gefasst. Stehe hier nicht zu meinem Vergnügen. Zum Spaß hat man mich nicht hierher gesetzt. Da denken die Leute, so ein Amtsvorsteher ist weiter nichts wie so ein höherer Büttel. Na, die Herren freilich, die mich ernannt haben, die wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Die kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung. Ich erfasse mein Amt als heiligen Beruf. Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich verfasst. Wenn ich heute Mittag abschicke, kann übermorgen Verhaftsbefehl hier sein. Nun wird man aber über mich herfallen. Nur die Ruhe. Sie wissen, mein Onkel ist Kammerherr. Ich werde mal mit ihm über Sie sprechen. Potsdamer Wetter, da geht ja der Fleischer am Fenster vorbei. Was will denn der Mensch? Hat doch nicht etwa Lunte gerochen? Rein! Guten Morgen. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den Diebstahl von neulich bezieht. Sie sind der Dr. Josef Fleischer? Ganz recht, Josef Fleischer ist mein Name. Sie wollen mir eine Anzeige machen? Wenn Sie gestatten, möchte ich das gerne tun. Ich habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise dazu führt, dem Pelzdieb auf die Spur zu kommen. Was haben Sie nun also so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie etwa von vornherein auf meine Mitteilung keinen Wert legen, dann würde ich vorziehen... Was würden Sie vorziehen? Ich würde vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet. Ja, Sie hielten sich für verpflichtet. Gut, so sagen Sie also, was Sie wissen. Also, ich bin gestern Kahn gefahren. Wir fuhren bis in die Nähe der Schleusen. Da hatte ein Spreekahn angelegt. Das Eis, wie wir sahen, war dort aufgetaut. Wahrscheinlich war er dort festgefahren. So. Das interessiert uns nun weniger. Was ist denn der Kern von der ganzen Sache? Also, ich muss gestehen, dass diese Art hier... Ich komme hierher durchaus freiwillig, einen freiwilligen Dienst der Behörde zu leisten. Der Herr Amtsvorsteher hat nicht Zeit. Sie sollen nur weniger Worte machen, Sie sollen es kurz und bündig sagen. Zur Sache, was wollen Sie denn? Auf dem Kahne befand sich ein alter Schiffer, wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Ja, höchstwahrscheinlich. Dieser Mann saß auf dem Deck in einem Pelze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich für Marder gehalten. Marder. Na und, was weiter? Was weiter? Nichts. Sie wollten mir doch eine Anzeige machen. Von etwas Wichtigem sprachen Sie doch. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sie haben uns hier eine Geschichte erzählt von einem Schiffer, der einen Pelz trägt. Nun, Schiffer tragen mitunter Pelze. Das ist doch keine große Neuigkeit. Darüber denken Sie so oder so. Unter diesen Verhältnissen bin ich am Ende. Guten Tag. Was sagen Sie dazu, Herr Mottes? Ist Ihnen sowas schon mal vorgekommen? Der Mann ist ja bodenlos dumm außerdem. Ein Schiffer hat einen Pelz angehabt. Ist der Mann wohl plötzlich verrückt geworden? Ich besitze ja selbst einen Biberpelz. Ich bin deshalb doch noch lange kein Dieb. Na, schockschwere Not, was ist denn da schon wieder? Es soll wohl heute keine Ruhe werden. Mittelauf, Sie lassen jetzt niemand weiter herein. Herr Mottes, kommen Sie mal hier. Tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie bitte rüber in meine Privatwohnung. Wir können dort ungestört verhandeln. Jawohl, Herr Baron. Zum so und so vielsten Mal dieser Krüger. Der ist ja wie von Taranteln gestochen. Wenn der alte Esel fortfährt, mich so zu plagen, dann fliegt er doch mal zur Türe hinaus. Herr Freistuhr ist nicht zu sprechen, Herr Krieger. Ach was, nicht zu sprechen. Das ist mir ganz gleichgültig. Ich möchte um etwas Ruhe bitten. Wie Sie sehen, habe ich hier noch zu verhandeln. Der Schiffer Vulko wartet schon die ganze Zeit. Verhandeln Sie ruhig. Wir können warten. Dann werden Sie ja wohl auch mit uns verhandeln. Ja, aber nicht mit Herrn Dr. Fleischer, den Sie sich offenbar zur Unterstützung mitgebracht haben. Mit dem werden Sie auch verhandeln, Herr Amtsvorsteher. Was wollen Sie denn eigentlich nun schon wieder? Sie haben mir doch schon alles gesagt, was zu sagen war. Ich habe keine Zeit zu verplempern. Verplempern? Verplempern? Ich komme, mein gutes Recht zu beanspruchen. Was denn für ein Recht? Das Recht, das ich habe, als Bestohlener, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet, mein gestohlenes Gut zurückzuerhalten. Ist Ihnen der Beistand verweigert worden? Nein, gar nicht. Das kann ja auch gar nicht sein, denn Sie nehmen sich ja meiner Sache nicht an. Nun bitte wollen Sie das begründen. Hier, diese Frau Wolf ist zu Ihnen gekommen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Sie hat den Weg nicht gescheut, Herr Vorsteher, obgleich sie doch eine arme Frau ist. Sie haben sie einmal abgewiesen und heute ist sie wiedergekommen. Ich hatte doch halt keine Zeit, der Herr Vorsteher. Ach, bitte weiter. Sie wissen ja auch nicht den geringsten Umstand. Von dem ganzen Vorfall, da wissen Sie gar nichts. Jetzt möchte ich Sie aber bitten, sich etwas zu mäßigen. Ich bin gemäßigt. Ich bin sehr gemäßigt. Ich bin viel zu gemäßigt. Ich bin ein viel zu gemäßigter Mensch. Was ist das für eine Art Untersuchung? Dieser Herr hier, Herr Fleischer, der ist bei Ihnen gewesen mit einer Beobachtung, die er gemacht hat. Ein Schiffer trägt einen Biberpelz. Ach, warten Sie mal. Herr Vulko. Ja, ja. Sie sind doch Schiffer. Ja, seit 30 Jahren habe ich Schiffer. Tragen nun die Spreeschiffer öfter Pelze? Manch einer hat seinen Pelz immer zu. Der Herr dort hat einen Schiffer gesehen, der hat in einem Pelz auf Deck gestanden. Da ist nichts Verdächtiges bei. Ja, Vorsteher. Na also, sehen Sie. Da sind viele, die schöne Pelze haben. Ich habe sie ja auch selber in. Na sehen Sie, der Mann hat selbst einen Pelz. Aber schließlich doch keinen Biberpelz. Und das haben Sie doch nicht genau gesehen. Na, hat der Mann einen Biberpelz? Da gibt es viele, das kann ich Ihnen aber sagen. Die hätten die schönsten Biberpelze. Warum auch nicht? Sie entlangt ja allzu. So. Bitte fahren Sie fort, Herr Krüger. Das war nur so ein kleiner Abstecher. Ich wollte Ihnen nur mal vor Augen führen, was es auf sich hat mit dieser Beobachtung. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Ich danke Ihnen, Herr Wolke. Können Sie sich wieder setzen. Jawohl. Es wird uns doch deshalb nicht im Traume einfallen, zu sagen, er hätte den Pelz gestohlen. Das wäre doch eine Absurdität. Was? Ich verstehe kein Wort davon. Da muss ich wohl noch etwas lauter reden. Und da ich gerade mal im Reden bin, da möchte ich Ihnen doch gleich mal was sagen. Nicht in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern einfach als Mensch, wie Sie. Herr Krüger, ein immerhin ehrenwerter Bürger, der sollte mit seinem Vertrauen mehr haushalten, sich nicht auf das Zeugnis von Leuten berufen. Mein Umgang? Mein Umgang? Jawohl, Ihr Umgang. Oder geben Sie nur auf sich selber Acht. Solche Leute wie Motes, mit dem Sie umgehen, die sind bei mir aus dem Haus geflogen. Den Mann, der in Ihrer Privatwohnung wartet, dem habe ich bei mir die Tür gewiesen. Er hat mich um eine Miete beschwindelt. Jawohl, und da sind nicht viele hier am Ort, die der nicht hat hinten und vorne beschwindelt. Ach, um Merker, um Dahler, um Schulze. Der Mann hat das richtige Steuersystem. Ich bitte um Ruhe. Damit diese Sache nun aus der Welt kommt. Hier ist das Paket. Frau Wolf, wo haben Sie also das Paket gefunden? Ja, ich... Der Dieb ist wohl nach Berlin. Oh, da werden wir ein schlechtes Suchen haben. Ich glaube das gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Herr Fleischer hat eine ganz richtige Ansicht. Die ganze Sache mit dem Paket ist angelegt, um uns irre zu führen. Auch noch? Ja, das könnte ganz gut mächtig sein, Herr Vorsteher. Na, Wolfen, Sie sind doch sonst nicht so dumm. Was hier gestohlen wird, geht nach Berlin. Der Pelz war längst in Berlin verkauft, noch ehe wir hier wussten, dass er gestohlen war. Herr Vorsteher, nee, ich kann mir nicht helfen. Also da bin ich nun nicht ganz Ihrer Meinung. Nee, sehen Sie mal, wenn der Dieb nach Berlin ist, wa? Da möchte ich wissen, was braucht der da hier so ein Paket zu verlieren? Ja, man verliert doch sowas nicht immer absichtlich. Sehen Sie sich das Paket mal bloß an. Das ist allen so schön zusammengepackt. Die grüne Weste und so ein kleiner Schlüssel und das Stückel Papier. Ich glaube, der Dieb ist hier am Ort. Nicht wahr, Herr Krieger? Das glaube ich bestimmt. Bedauere, ich neige nicht zu der Ansicht. Der Herr Dr. Fleischer, der hat aber doch einen Schiffer gesehen. Gott, nun kommen Sie doch nicht wieder mit dieser Geschichte. Da müsste man ja alle Tage Haussuchung halten mit 20 Gendarmen und Polizisten. Man müsste ja bei jedem Einzelnen Haussuchen. Ja, da fangen Sie auch gleich bei mir an, Herr Vorsteher. Na, da ist dann sowas nicht lächerlich. Nein, nein, nein, nein, nein, meine Herren. So geht das nicht. So kommen wir nun und nimmer zu etwas. Sie müssen mir gänzlich freie Hand lassen. Ich habe schon meine Verdachte gefasst. Ich will einstweilen nur beobachten. Es gibt hier so einige dunkle Gestalten. Die habe ich schon lange aufs Korn genommen. Ich lasse mich eher Ruhe, Herr Vorsteher, als bis ich zu meinen Pelzen komme. Na, was gemacht werden kann, wird gemacht. Die Wolfen, die kann ja mal ein bisschen rumhören. Ich? Och nee, Herr Vorsteher, also auf sowas verstehe ich man nun mal zu schlecht. Also, Herr Krieger, jetzt bitte ich ihn aber, wenn sowas nun nicht rauskommt, ja, wo bleibt da auch alle Sicherheit? Sie haben ganz recht, Frau Wolfen, ganz recht. Übermorgen früh, Herr Vorsteher, da werde ich wieder so frei sein, nachzufragen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Mitteldorf. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Mitteldorf, gehen Sie mal rüber in meine Wohnung. Da sitzt der Schriftsteller Motes und wartet. Sagen Sie ihm, es täte mir leid, ich hätte heute Morgen anderes zu tun. Da soll er nicht warten? Nein, nicht warten. Nicht warten. Frau Wolf, ist Ihnen der Schriftsteller Motes bekannt, Frau Wolf? Also wissen Sie, bei so was, da schweige ich ja nur lieber. Da könnte ich Ihnen nicht viel Jutet erzählen. Aber von Fleischer dagegen umso mehr. Ja, gewiss. Das ist Ihnen auch wirklich kein übler Mann. Sie wollen wohl ein bisschen vorsichtig sein. Ach nee, wissen Sie, dazu traue ich nicht, Herr Vorsteher. Ich bin immer geradezu. Ach, wenn ich nicht immer so mit's Maul vorne weg wäre. Ah, Sie da, da hätte ich heute kennen schon viel weiter sein. Na, also bei mir hat Ihnen das doch noch nicht geschadet. Nee, nee, bei Ihnen nicht, Herr Vorsteher. Sie kennen noch ein offenes Wort vertragen, wa? Hm. Vor Ihnen, da braucht man sich nicht zu verstecken. Na, also kurz, der Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Ja, ist er auch. Meine gute Frau Wolf, na, denken Sie mal an mein heutiges Wort. An Sie, an meins. Sie denken, alle Menschen sind gut, so wie Sie. Ach, shit. So ist es aber leider nicht in der Welt. Sie sehen die Menschen von außen an. Unser Eins, der blickt nun schon etwas tiefer. Ja, ja. Und so wahr es ist, wenn ich hier sage, die Wolfen ist eine ehrliche Haut, so sage ich Ihnen mit gleicher Bestimmtheit, Ihr Dr. Fleischer, von dem wir da eben sprachen, das ist ein lebensgefährlicher Kerl. Ja, den weiß ich ja nun nicht. Doch, doch, Wolfen. Ich habe da meine Erfahrung. Aber warten Sie nur. Ich lege diesen dunklen Elementen schon das Handwerk. Ich harre aus. Glauben Sie denn, mein allerhöchster Herr hätte mich auf den Posten hier gesetzt, wenn er nicht wüsste, dass ich ihm treu, gewissenhaft und ehrlich diene? Ganz gewiss, Herr Amtsvorsteher. Ach, wissen Sie, ehrlich wird ja auch am längsten. Sie hörten Der Biberpelz von Gerhard Hauptmann. Die Personen und ihre Sprecher waren von Wehrhahn Horst Balke, Krüger Ernst Sladek, Dr. Fleischer Wilhelm Kürten, Motes Friedrich von Bülow, Mutter Wolfen Traute Rose, Julius Kurt Ebbinghaus, Leontine Evelyn Siebert, Adelheid Gudrun Gewecke, Vulko Walter Kottenkamp, Glasenapp Max Meirich, Mitteldorf Wolfgang Gulisch. Musik Karl Tschucker, Regie Karl-Peter Bilz. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1952.